I'm going to answer some questions today. Ich werde heute Fragen beantworten. But before I'm going to do that, I'm going to just share a thought that has been kind of bugging me. Aber bevor ich das tue, teile ich einen Gedanken mit euch, der mich wie gewurmt hat. And it's something that Jesus said. Es ist etwas, was Jesus sagte. You know, I never read it in the Passion. Ich habe das noch nie in der Passion-Übersetzung gelesen. So let's see what the Passion says. Aber schauen wir mal, was die Passion-Übersetzung sagt. But basically, it's when Jesus is talking to disciples, he's telling them a very, very important principle. Grundsätzlich, wenn Jesus mit seinen Jüngern spricht, handelt es sich um ein sehr, sehr wichtiges Prinzip. Jesus is telling his disciples and says, you're in this world, but you're not of this world. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr seid in dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. This is a thought that is so serious, but yet it seems to be ignored among Christians. Und das ist ein Gedanke, der so ernst ist und dennoch scheint er von den Christen übersehen zu werden. You know, if you think about this, wenn du darüber nachdenkst, do we live in this world? Leben wir wirklich in dieser Welt? Ja, klar. But are we allowed, from Jesus' point of view, to live like we are part of the system of this world? Aber dürfen wir aus Jesus' Sichtweise so leben, als seien wir ein Teil des Systems dieser Welt? Supposedly, if we are not of this world, that means we cannot live the way this world lives. Vorausgesetzt, dass wir nicht von dieser Welt sind, dann können wir auch nicht so leben, wie diese Welt lebt. I believe Jesus said it in the high priestly prayer in John 17. Let's see where we find it. Ich glaube, Jesus sagte das in seinem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17. Ich schaue, ob ich es finde. And he's defined it. I'm sure it's in John 17. We'll find it. Wir werden es finden. Es ist in Johannes 17. You know, when Jesus is the last moments of the life of Jesus sharing his heart with the disciples. Es handelt sich um die letzten Momente in Jesu Leben, wo er sein Herz mit seinen Jüngern teilt. You know, and he's bringing this beautiful prayer before the Father. Er bringt dieses wunderbare Gebet vor den Vater. And he's telling them that, look, I want you to understand that even though while you are walking, living in this world, you're not part of this system. Er sagt ihnen, schaut, ich möchte, dass ihr begreift, dass ihr nicht Teil dieses Systems seid, selbst wenn ihr in dieser Welt lebt. Why is this so important for us to understand? And this is something that's really been kind of bugging me. Warum ist das so wichtig für uns, das zu verstehen? Das hat mich wirklich gewurmt. And this is why. Und ich sage euch, warum. Because basically today, if you look in the world that I know, many countries in the world. Heutzutage, wenn wir in die Welt schauen, die wir kennen, das ist in vielen Ländern so. Here is what's happening. If you look at a Christian and at a non-Christian, there is no more difference. Sehen wir grundsätzlich eins. Wenn man einen Christen und einen Nicht-Christen sieht, gibt es da keinen Unterschied. There has been a survey in the United States of America only among evangelical Christians. Es gab in Amerika eine Umfrage für nur evangelikale Christen. And they wanted to find out, what is the difference between evangelical Christians and people who don't call themselves Christians? Sie wollten herausfinden, was evangelikale Christen von Nichtchristen unterscheidet. And they could not find out. Sie konnten keinen Unterschied feststellen. You see, in America there is over 100 million supposedly born again Christians. In Amerika gibt es etwa 100 Millionen wiedergeborene Christen. Evangelical people. Evangelikale Menschen. So of course it's a huge market. Das ist sicher ein großer Markt. And companies of this world hired a special institute to find out how can we reach the market of the evangelical Christians. Und Firmen auf dieser Welt engagieren spezielle Institute, um herauszufinden, wie sie den Markt der evangelikalen Christen erreichen können. Because you know they wanted to make money. Denn natürlich, sie wollen Geld verdienen. And the result shocked them. Und das Ergebnis schockierte sie. They said, there is absolutely no difference between a person who calls himself evangelical Christians and a person who is not a Christian. Sie haben herausgefunden, dass es absolut keinen Unterschied zwischen einer Person, die sich als Christ versteht, und einem Nicht-Christ gab. And here was what they was looking for. Sie suchten nach bestimmten Dingen. They were looking, which impulses do they live by? Sie fragten danach, welche Impulsen die evangelikalen Christen folgen. What motivates them? Was sie motiviert. How can we get them to buy the product? What do we have to target? Wie man sie dazu bringt, ein bestimmtes Produkt zu kaufen, worauf man da abzielen muss. And they came back and said, everything that motivates a person who is not a Christian also motivates a person who is in evangelical Christian. Sie kamen zurück und stellten fest, alles, was eine Person motiviert, die kein Christ ist, motiviert auch eine Person, die ein evangelikaler Christ ist. So basically, we don't need a marketing strategy to reach evangelicals. We just need a marketing. Wir brauchen also grundsätzlich keine spezielle Marketingstrategie, um evangelikale Christen zu erreichen. Driven by the same selfish ambitions. Sie werden von den gleichen selbstsüchtigen Motiven angetrieben. Focused on the same goals. Sie haben die gleichen Ziele. Nothing is different. Es gibt keinen Unterschied. Do you know, we like to complain about the mess in the world. Wisst ihr, wir beschweren uns gern über das Durcheinander in der Welt. But I believe. Ich glaube. That one of the main reasons why this world is in such a terrible state. Einer der Hauptgründe, wieso diese Welt in so einem schrecklichen Zustand ist. It's because us Christians. Ist wegen uns Christen. I really believe that. Ich glaube das wirklich. We think the government is responsible for the chaos in this world, but the government is not responsible. Wir denken, die Regierung ist verantwortlich für das Chaos dieser Welt, aber die Regierung trägt dafür keine Verantwortung. Last 2 years, there was a little virus controlling the world. In den letzten 2 Jahren kontrollierte dieser kleine Virus die Welt. Well, actually, the virus never controlled the world. The fear has controlled the world. Aber tatsächlich kontrollierte niemals der Virus diese Welt. Die Angst kontrollierte die Welt. So, the last 2 years, what happened? Also, was geschah in den vergangenen 2 Jahren? Many people say that the church has really been shaken in the last 2 years. Viele Leute sagen, dass die Kirche in den letzten 2 Jahren wirklich erschüttert wurde. On one hand, I can understand the statement and I do agree. Auf der einen Seite verstehe ich diese Aussage und ich stimme der zu. But on the other hand, the statement is not really true. Aber auf der anderen Seite ist diese Behauptung nicht wirklich wahr. So, there is truth in it. Aber ja, es steckt ein Körtchen Wahrheit drin. But what was shaken is an institution that calls herself church. Aber was erschüttert wurde, ist eine Institution, die sich selbst Kirche nennt. But what happened also to this institution besides being shaken? Doch was dieser Institution neben der Erschütterung doch noch widerfahren ist, ist etwas anderes. The reality has been revealed. Die Wirklichkeit wurde offenbart. You know, suddenly with this incredible pressure and crisis, we saw where Christianity truly is. Durch diesen großen Druck und die Krise sahen wir plötzlich, wo die Christenheit wirklich steht. Suddenly we see that the Christians are influenced and motivated by the same fear that a non-Christian. Wir sehen auf einmal, dass die Christen durch die gleiche Angst beeinflusst und motiviert werden wie die Nichtchristen. Suddenly we realize a Christian bows to control just the same way a non-Christian bows to control. Plötzlich nehmen wir wahr, wie sich ein Christ ebenso der Kontrolle beugt, wie das auch ein Nichtchrist tut. Suddenly we realize that we have become so part of this system which is called world that we don't even know what to do in a crisis. Wir stellen plötzlich fest, dass wir so ein Teil des Systems geworden sind, das sich Welt nennt, dass wir nicht einmal wissen, was man in einer Krise tun muss. If we want to do something, we are doing some research in this natural world to find out how to be successful. If you want to do something, like start a business, make a project, do something happen, we do research in this natural world to see how to become successful. Wenn wir etwas tun wollen, forschen wir in dieser natürlichen Welt nach, um herauszufinden, wie wir erfolgreich sein können. Do you know, I have cut myself off from people who are marketing experts. Wisst ihr, ich habe mich von Menschen abgeschnitten, mich getrennt von Menschen, die Marketing-Experten sind. Ich habe mich von ihnen abgeschottet. I said, I do not want to live the way this world is living. Ich sagte, ich möchte nicht auf die Weise leben, wie diese Welt lebt. I don't care how many followers on Instagram you bring me through this. Es ist mir egal, wie viele Leute mir auf Instagram mir durch das nachfolgen. I don't care how much finances comes into our ministry through this. I don't care. Mir ist nicht wichtig, wie viel an Finanzen dadurch in unseren Dienst fließen. Ist mir egal. Don't come to me with clever strategies that people from the system of this world have figured out. Kommt nicht zu mir mit schlauen Strategien, die Leute aus dem System dieser Welt entwickelt haben. And this has been a real friction between me and people who work with me. Und das war wirklich eine Reibung zwischen mir und den Menschen, mit denen ich arbeite. People who I love, who are so precious to my heart. Leute, die ich liebe, die mir so wertvoll sind. Today there is zero friction. Aber heute gibt es keine Reibungen mehr. It doesn't exist anymore because the whole team, we all understand We are in this world, but we are not part of the system of this world. Also existiert nicht mehr, denn das ganze Team versteht, dass wir in dieser Welt leben, aber nicht ein Teil des Systems dieser Welt sind. So, do we do everything with excellence? Machen wir alles mit Exzellenz? Sure. Sicher. Do we use people who have talents to help us do the things God wants to do? Sure. Setzen wir Menschen ein, die Talent haben, die uns helfen, das zu tun, was Gott möchte? Klar. But look, look, here is the difference. Aber jetzt kommt der Unterschied. The difference is always the motivation. Der Unterschied ist immer die Motivation. This world is always motivated by something, and the Spirit of God brings a different kind of motivation. Diese Welt wird immer von etwas motiviert, und der Geist Gottes bringt eine andere Art von Motivation. And if we are not careful, it is such a fine line that we don't even understand or realize we are just acting like this world. Und wir müssen aufpassen, denn es ist so ein schmaler Grat, dass wir es selbst nicht einmal verstehen oder wahrnehmen, dass wir wie diese Welt agieren. So, what has religion done? Was hat die Religion gemacht? Religion gets people saved. Religious Christians. Die Religion sorgt dafür, dass Menschen errettet werden. So they preach the gospel. They say you're a sinner and God connects you through Jesus Christ. Also ich meine religiöse Christen. Sie predigen das Evangelium. Sie sagen, du bist ein Sünder und Gott verbindet dich mit Jesus Christus. So people understand they need salvation. They turn to Jesus for salvation. Und die Menschen begreifen, dass sie Erlösung brauchen. Sie bekehren sich zu Jesus Christus, um Erlösung zu erlangen. And then instead of teaching them a very simple principle. Aber dann lernt man sie ein sehr einfaches Prinzip nicht. From this moment on, you are not part of the system anymore that you live day by day. Und dieses Prinzip ist, von diesem Moment an bist du nicht mehr ein Teil des Systems, in dem du Tag für Tag lebst. You wake up every morning in this whole world that you live in. Du wachst jeden Morgen dieser Welt auf, in der du lebst. But you are not part of it. Aber du bist nicht ein Teil davon. You've changed citizenship. Du hast deine Nationalität gewechselt. You used to be Brazilian or Austrian like me or American. Du warst Brasilianer oder Österreicher wie ich oder Amerikaner. But you no longer are Brazilian. Aber das bist du nicht mehr länger. You no longer are German or Austrian. Du bist nicht mehr Brasilianer oder Deutscher oder Österreicher. And we show these people you have been called out of this world into a new world. Wir zeigen diesen Menschen, du wurdest herausgerufen aus dieser Welt in eine neue Welt hinein. So what have we done? Und was haben wir gemacht? Instead of teaching people this, statt den Leuten das zu lehren, we teach people rules, laws and regulations. Lehren wir den Leuten Regeln, Gesetze und Vorschriften. You're not allowed to watch that movie. Du darfst diesen Film nicht anschauen. You're not allowed to go there. Dorthin darfst du nicht gehen. Das darfst du auch nicht tun. So we think that if we give a whole set of rules and laws, this will now bring transformation. Wir denken also, dass Veränderung dadurch geschieht, dass wir eine ganze Abhandlung von Regeln und Gesetze vorgeben. What happens? Was passiert? We remain part of the same world system, just put a little different laws in there. Wir bleiben Teil des gleichen Weltsystems, wir verändern nur die Regeln ein bisschen. Somente um pouquinho de regras ali. This makes it worse. Aber dadurch wird alles nur schlimmer. That's why religious Christians are more miserable than sinners. Deshalb geht es religiösen Christen schlechter als Sündern. No, at least they're going to heaven. Wonderful. Ah, wenigstens kommen sie in den Himmel. Das ist ja wunderbar. But the problem is, at least the sinner is happy with his life, most of them, unless he's completely destroyed. Aber das Problem ist, dass die meisten Sünder zumindest mit ihrem Leben glücklich sind. Sie bemühen sich immerhin darum. You know, I'm not saying it's good like that. Also ich sage nicht, dass das so gut ist. Because they need to get saved to go to heaven, sure. Klar müssen sie errettet werden, um in den Himmel zu kommen. But as far as just watching their lives and seeing how they live, I much rather hang out with a good sinner than with the religious Christians. It's honestly true. Aber wenn ich hier Leben anschaue und sehe, wie sie leben, verbringe ich ehrlich, um ehrlich zu sein, meine Zeit lieber mit einem guten Sünder als mit einem religiösen Christen. Das ist wahr. Because that religious Christian, denn dieser religiöse Christ, he has never any joy. Er empfindet niemals Freude. He lives with guilt, shame and condemnation. Er lebt mit Schuld, Scham und Verdammnis. He judges every single person who doesn't live his standard. Und verurteilt jede Person, die nicht nach seinem Standard lebt. Now, he's miserable inside of himself and he makes everybody around him miserable too. Er fühlt sich also mit sich selbst schlecht und sorgt dafür, dass die Leute um ihn herum sich auch schlecht fühlen. And he does it in the name of God. Und er macht das im Namen Gottes. I had a conversation in my kitchen yesterday with a my PA who lives here and also Gracie who lives here. Ich führte gestern in der Küche ein Gespräch mit meiner persönlichen Assistentin, die hier im Haus wohnt, und mit Gracie, die auch hier lebt. And I had to ask them, what does this word mean? Even Google Translator couldn't explain it to me. Ich musste sie fragen, was diese Welt mit diesem Wort meint. Selbst der Google-Übersetzer konnte mir das nicht erklären. You know, I decided that in 2022 my Portuguese has to get much more excellent, and I also want to learn Spanish. Ich beschloss, dass im Jahr 2022 mein Portugiesisch viel besser werden muss und ich möchte Spanisch lernen. And I'm going to rest more too. Und ich werde außerdem mehr ausruhen. It's true. Das ist wahr. I've said to my sweetheart, I will not work 7 days a week anymore until 11 o'clock at night and then go straight to bed from my office. Ich sagte zu meinem Liebling, ich werde nicht mehr 7 Tage pro Woche bis 11 Uhr abends arbeiten und dann direkt vom Büro ins Bett fallen. I said, I promise that this year you will have some of my evenings. Ich sagte, ich verspreche dir, dass du in diesem Jahr mehr von meinen Abenden haben wirst. And even if you don't want them, I will stop working. Und selbst wenn du sie nicht willst, ich werde sie nicht mehr mit Arbeiten verbringen. Daniel doesn't believe this, but you will see it will happen. Daniel glaubt es nicht, aber du wirst sehen, das wird geschehen. Wie auch immer. So I was standing in the kitchen. Ich stand in der Küche. And they used a word which is golpe. Golpe, golpe. Und sie benutzten das Wort golpe. And I tried to figure out what golpe means. Und ich versuchte herauszufinden, was golpe bedeutet. I haven't figured it out. Ich bin immer noch dabei, das zu erforschen. Kind of a crook, you know, he cheated me, you know. Anyhow. Irgendwie hat es mich nicht gewundert. And there's another house that's empty. Okay. Gleich hier links neben mir steht ein anderes Haus, das leer steht. And they're trying to sell it. Und es soll verkauft werden. So there are some people, you know, painting and working and fixing it up. Es sind einige Leute da, die dort etwas reparieren oder streichen. And there are 3 men working there. Und drei Männer arbeiten dort. And Gracie, because the door, the window is always open in our house, heard them. Und Gracie hörte sie, denn bei uns sind immer die Fenster geöffnet. And they were talking about another guy. Sie redeten über einen anderen Mann. He's a golpe. He did golpe. Er sei golpe. Er habe golpe gehandelt. You know, and they told like what he did, like stole, cheated, lied, like really, really bad. Und sie sprachen darüber, was er tat. Er stahl Geld, betrog und log. Also wirklich böse. And then they said. Und dann sagten sie. He's a Christian. Er ist eben ein Christ. So basically, their conclusion was, you can trust a sinner, but don't trust a Christian. Ihre Schlussfolgerung war also, du kannst einem Sünder vertrauen, aber einem Christ nicht. You know, and think about this. Denk darüber nach. I'm not sure if there are many things worse. Ich bin mir nicht sicher, ob es etwas viel Schlimmeres gibt. Then get somebody safe. Als jemand errettet werden zu lassen. So that now he will go to heaven one day. So dass er nun eines Tages in den Himmel kommt. Leave him in this world and part of this world. Aber ihn in dieser Welt lassen und ein Teil dieser Welt zu lassen. And change just simply some of the laws and put them upon this person. Und nur ein paar Vorschriften und Gesetze zu ändern und diese dann auf diese Person zu legen. Because now you are still part of the system of this world, but not playing the game by the system of this world. Denn so bleibt man Teil des Systems dieser Welt, doch man handelt angeblich nicht nach dem System dieser Welt. Because you are not allowed to, because you're Christian. Weil du das ja nicht darfst, weil du ein Christ bist. And yet at the same time you love the system that you live in. Aber gleichzeitig liebst du das System, in dem du lebst. So you live with a permanent internal conflict. Man lebt also mit einem dauerhaften innerlichen Konflikt. So what do you do? Was macht man dann? You violate your conscience. Man manipuliert das Gewissen. That's the only way to survive. Das ist die einzige Art und Weise zum Überleben. So we violate our conscience, justifying why we are still allowed to be part of the system of this world. Wir verändern unser Gewissen und rechtfertigen, warum wir immer noch ein Teil des Systems dieser Welt sein dürfen. We take a Bible verse out of here, a Bible verse out of there, and constantly justify ourselves that, hey, listen. Don't be religious. Wir nehmen einen Bibelvers hier heraus, eine andere Schriftstelle dort heraus und rechtfertigen uns ständig damit, indem wir sagen, ah, you're just legalistic. Ach, sei nicht so gesetzlich. My friend, listen to me. Mein Freund, hör mir zu. there is a huge difference between being religious and legalistic or refusing to accept that you're part of this system. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Religiosität und gesetzlich sein und der Verweigerung, ein Teil des Systems zu sein. So many Christians have said to me in the last few years. So viele Christen haben in den letzten Jahren zu mir gesagt. I never want to be part of this system again that calls itself church. Ich möchte niemals mehr ein Teil des Systems sein, das sich Kirche nennt. I have 100% understanding for that. Ich verstehe sie zu 100%. But the whole time they are very happy to remain part of a system called world. Aber die ganze Zeit sind sie total zufrieden damit, ein Teil des Systems zu bleiben, das sich Welt nennt. And the saddest thing is they're not even aware that they are part of this system. Und das Traurigste dabei ist, dass ihnen nicht einmal bewusst ist, dass sie Teil dieses Systems sind. Also schau, wir leben in dieser Welt, ja. So ist es. Ich habe einen Pass. There are laws that I have to obey. Es gibt Gesetze, die ich befolgen muss. It's very, very clear. Das ist völlig klar. But once I understand that I've been called out of the system and out of the actual physical world. Aber wenn ich einmal begreife, dass ich gerufen wurde, außerhalb des Systems und nicht außerhalb der tatsächlichen Welt zu leben. Two things will grip my heart. Werden zwei Dinge mein Herz ergreifen. Number one, culture. Erstens Kultur. Because the system is controlled by culture. Denn das System wird von der Kultur kontrolliert. Very simple. You will know that. Das ist ganz einfach, aber das wirst du erkennen. You know, you go to any other place in the world and you will find out, wow, they do this so differently. Wenn du an irgendeinen anderen Ort in dieser Welt gehst, stellst du fest, dass die Menschen dort so anders handeln. Culture is so powerful that it motivates how we do and what we do. Kultur ist so kraftvoll, sie bestimmt, was wir tun und wie wir es tun. That's culture. Das ist Kultur. Culture empowers a country to control the people. Die Kultur gibt einem Land die Macht, die Menschen zu kontrollieren. That's how culture works. So funktioniert Kultur. Now, is culture good or is culture bad? Ist nun Kultur gut oder schlecht? Culture is actually a neutral thing. Kultur ist eigentlich etwas Neutrales. There are wonderful things within a culture and there are horrible things within a culture. Es gibt wunderbare Anteile in der Kultur und es gibt schreckliche Anteile. So, it can be good, it can be bad. So kann es also gut oder schlecht sein. But here is the biggest question. Hier ist die große Frage. The system of this world has established a certain culture. Das System dieser Welt hat eine bestimmte Kultur aufgebaut. Very, very clear. Das ist ganz klar. Now, when Jesus saves me, he doesn't rapture me and take me to heaven. Wenn Jesus mich rettet, dann entrückt er mich ja nicht gleich in den Himmel. He on purpose leaves me in this world. Er lässt mich absichtlich in dieser Welt. But the moment I get saved, I change passport. Aber in dem Moment, wo ich errettet werde, bekomme ich tausche den Pass. I actually am supposed to take an oath. Und ich muss wirklich einen Schwur ablegen. Did you know that? Hast du das gewusst? Salvation from the biblical sense does not mean to accept Jesus as your savior. Erlösung im biblischen Sinne bedeutet eigentlich nicht, Jesus als meinen Retter anzunehmen. And this is a huge mistake the church has made. Und das ist ein großer Fehler, der die Gemeinde gemacht hat. We gather people together because for whatever reason. Wir versammeln eine Gruppe von Menschen, warum auch immer. We're going to try to convince people that they are sinners and they're going to hell, but God is good enough to give them an opportunity to get saved. Und wir versuchen diese Menschen zu überzeugen, dass sie Sünder sind und in die Hölle kommen werden, aber Gott ist gut genug, um ihnen eine Chance zu geben, errettet zu werden. And then we take one Bible verse out of a whole context in Romans chapter 10. Und dann nehmen wir einen Bibelvers aus seinem Kontext raus in Römer Kapitel 10. And then we tell these people, repeat after me. Und sagen dann den Leuten, sprecht mir das nach. You cannot find one evidence in the Bible that repeating a prayer saves people. Man findet aber in der Bibel keine einzige Stelle, die bestätigt, dass das Wiederholen eines Bibelverses die Menschen errettet. You know, hast du das gewusst? There is not one Bible verse that guarantees that repeating a prayer saves you. Es gibt keinen einzigen Bibelvers, der garantiert, dass das Wiederholen eines Gebetes dich rettet. Die frühe Gemeinde wusste das. The apostles understood that. Die Apostel haben das begriffen. So, what was the gospel that they preached? Was war also die Botschaft, die sie predigten? The gospel that they preached was not, hey, come to Jesus, Jesus saves. Das Evangelium, das sie predigten, war nicht, hey, komm zu Jesus, er rettet. The gospel that the apostles and the early church preached was very, very different. Die Botschaft, die in der frühen Gemeinde gepredigt wurde, lautet ganz anders. It was this gospel. Es war dieses Evangelium. You have a Lord. Ihr habt einen Herrn. You have somebody that masters your life. Ihr habt jemanden, der euer Leben bestimmt. That person who masters your life is you. Und dieser jemand seid ihr selbst. And you have a problem. Aber ihr habt ein Problem. Because you are mastering your own life, you don't live the way God desires for you to live. Weil ihr euer Leben nicht auf diese Art und Weise lebt, wie Gott sich das wünscht, dass ihr es lebt. So this problem has to be fixed. Und deshalb muss dieses Problem gelöst werden. So either you live exactly the way God wants you to live. Also entweder lebt ihr euer Leben genauso, wie Gott das möchte. I'm gonna stir something up here a little bit. Und ich werde hier ein bisschen übertreiben, oder? Aufpushen. Jesus ist nicht der einzige Weg zur Erlösung. Did you know that? Wusstest du das? Perfect works is also a way to salvation. Vollkommene Werke zu tun ist auch ein Weg zur Erlösung. That's what the Bible teaches very clearly. Das lehrt die Bibel ganz klar. The only problem is there's not a single person in the world who will always do perfect works. Therefore, we do need Jesus to save us. Das Problem ist, dass es keine einzige Person auf der Welt schafft, vollkommene Werke zu verbringen. Deshalb brauchen wir Jesus, damit wir gerettet werden. But if you would never sin and would always live the way God has told you how to live, you would actually be saved. Aber wenn du niemals sündigen würdest und immer so leben würdest, wie Gott gesagt hat, dass du leben solltest, dann wärst du tatsächlich erlöst. We just don't. Aber das leben die Menschen nicht. That's why. Deshalb ist Jesus der einzige Weg zur Erlösung. Because the other way to salvation we perfectly we just can't walk. Denn den anderen Weg zur Erlösung, die Vollkommenheit, können wir nicht leben. No, we've tried that. It doesn't work. Aber du kannst es ausprobieren, es funktioniert nicht. So bleibt nur Jesus übrig. So here's the gospel that the early church preached. Die Botschaft, die die frühe Kirche predigte, ist also: You are on the throne of your life. Ihr sitzt auf dem Thron eures eigenen Lebens. And because you are on the throne of your life, there's no way you can stand before a perfect and a holy and a righteous God. Und weil ihr da sitzt, könnt ihr nicht vor einem heiligen und reinen und gerechten Gott bestehen. So it doesn't help you to come to God and say, I'm so happy that Jesus paid for my sins. That's what I really want. Es hilft dir gar nicht, zu Gott zu kommen und zu sagen, ich bin so glücklich, dass Jesus für meine Sünden bezahlt hat. Das habe ich mir wirklich gewünscht. And the whole time you remain the Lord of your life. Und zur gleichen Zeit bleibst du einfach der Herr deines eigenen Lebens. I believe to preach Jesus as your savior is not enough to get people to heaven. Und deshalb glaube ich, dass es nicht ausreicht, Jesus als der Erretter zu predigen, um die Leute in den Himmel zu kriegen. Because Jesus becomes an addition instead of an exchange. Denn so wird Jesus nur eine Zugabe und es wird nicht ein Austausch stattfinden. Ich bleibe also im System dieser Welt. I keep living the life the way I want to live my life. Und ich behalte mein bisheriges Leben, wie ich es immer hatte. But I have repeated a little prayer saying, Jesus, you're my Lord, I believe in the cross. Aber ich habe ein kleines Gebet wiederholt, in dem ich ausdrückte, Jesus, du bist mein Herr und ich glaube an das Kreuz. Und jetzt komme ich in den Himmel. Now, here is something that I hope you can grab. Und jetzt kommt etwas, ich hoffe, ihr könnt das ergreifen. The very first sermon that was ever preached in the church regarding people getting saved. Die allererste Predigt, die überhaupt in der Kirche gepredigt wurde, wo es um die Errettung von Menschen ging. We know that Acts chapter 2. Finden wir in der Apostelgeschichte Kapitel 2. As the people were crying out, what shall we do to be saved? Als die Leute riefen, was sollen wir tun, um errettet zu werden? Did Peter say, oh guys, just repeat after me? Antwortete Petrus da, oh Leute, sprecht mir doch einfach nach. Did Peter say that? Machte das Petrus? No. Nein. What was the first thing that Peter said? Was sagte Petrus als erstes? Repent. Tut Buße. Before Peter talked about believing anything, and he called people to repent. Bevor Petrus darüber sprach, irgendwas zu glauben, forderte er die Menschen auf, Buße zu tun. What does that mean? Was heißt das für uns? Repent is not an emotion like the Catholic judges taught us. Buße tun ist kein Gefühl, wie die katholische Kirche das beschreibt oder lehrt. The word that Peter used simply meant this. Das Wort, das Petrus benutzte, bedeutete einfach Folgendes. You better change your mind. Ihr müsst euer Denken verändern. You better change the way you think about yourself and about God. Ihr müsst umdenken bezüglich dessen, was ihr über euch und über Gott denkt. You know, for me this is the beautiful but the shocking thing. Für mich ist das das Wunderbare und Schockierendste. Why did Peter not preach faith in the Savior Jesus Christ? Warum predigte Petrus nicht über Glauben an den Erlöser Jesus Christus? Why did he use these words, repent and be baptized? Warum benutzte er diese Worte, tut Buße und lasst euch taufen? Think about it. Denkt darüber nach. Repent and be baptized. Tut Buße und lasst euch taufen. There was a clear question, what do we need to do to be saved? And there was a clear answer. Da war die klare Frage, was müssen wir tun, um errettet zu werden? Und da gab es eine deutliche Antwort. So the answer was not repeat something, the answer was do something. Die Antwort war nicht, sprech mir etwas nach, sondern tut etwas. Herr Reinhard, was ist los mit dir? You're now preaching a gospel of work. Du predigst plötzlich ein Evangelium der Werke. Here's what I'm preaching. Ich predige Folgendes. I'm simply quoting James. Ich zitiere nur Jakobus. You show me your faith. Du zeigst mir deinen Glauben. Without your works. Ohne Werke. It's dead. Er ist tot. You can say a million times I believe in Jesus, if there is no works proving that, it's not true biblical faith. Du kannst eine Million Mal sagen, dass du an Jesus glaubst. Wenn du keine Werke zeigst, die das beweisen, ist es kein wahrer biblischer Glaube. Thank you, Chica, for buying a bag. You're so kind. Danke, Chica, dass du ein Aufzeig gekauft hast. Das ist freundlich von dir. Think about this. Denk darüber nach. You can say something a million times, but if there's no works, the Bible says it's dead faith. It has no power before God. Du kannst etwas tausendmal sagen. With your words, but if there's no works, it's dead faith. Ihr könnt etwas tausendmal sagen, aber wenn ihr nicht danach handelt, sagt die Bibel, dass es toter Glauben ist und keine Bedeutung vor Gott hat. Es ist toter Glaube. So, what is the work? Was sind diese Werke? The works is... This is really, I have to be careful with this. Die Werke sind, oh, ich muss wirklich vorsichtig damit sein. The work is to be baptized. Die Werke sind, sich taufen zu lassen. Did you know that? Wusstest du das? Look what Peter said. Schau, was Petrus sagte. Repent and be baptized. Tut Buße und lasst euch taufen. So repentance means you change the way you think. Buße bedeutet, dass man die Denkweise ändert. But repent from what? Aber Buße tun von was? Change the way I think regarding what? Umdenken von was? Why did Peter connect repentance with baptism in order to be saved? Warum verband Petrus die Buße mit der Taufe, um errettet zu werden? You know, because of this one Bible verse, theologians have discussed for centuries, do you need to be baptized to be saved or not? Wisst ihr, aufgrund dieses einen Bibelverses haben Theologen jahrhundertelang darüber diskutiert, ob man getauft sein muss, um errettet zu sein. And the Catholic Church has built a doctrine on that. Und die katholische Kirche hat eine Doktrine daraus gebildet. And many evangelical churches too. Und viele evangelikalen Kirchen auch. Because it is there. Denn da steht doch da. In fact, Peter picks it up in his letter and says how they were saved through the ark, so we are saved through baptism. Peter uses these words. Ja, Petrus greift es auch nochmal auf in seinen Briefen, wenn er schreibt, wie sie durch die Arche gerettet wurden, so sind wir durch die Taufe errettet. So we are trying to understand many things the Bible says, but we don't even understand the culture and the historic context people said it. Wir versuchen viele Worte aus der Bibel zu verstehen, doch wir verstehen weder ihre Kultur noch ihren geschichtlichen Zusammenhang, in dem das gesagt wurde. So when Peter said, in order to be saved, you have to do repent number one, and then you have to be baptized, what was he telling us? Also, was erklärt uns Peter, als er sagte, erstens müsst ihr Buße tun und dann müsst ihr euch taufen lassen? Do you know what he was saying? Wisst ihr, was er ausdrückte? In other words, he was saying. Er sagte mit anderen Worten. If you really want to be saved. Wenn ihr wirklich errettet werden wollt. You have to get out of the system and come into a new system. Müsst ihr dieses System verlassen und in ein neues System eintreten. Do you know that he actually, in different words, used exactly the words of Jesus, who said, "You are in this world." But you're not off this world? Wusstet ihr, dass Petrus eigentlich die gleichen Worte Jesus verwendete, als er sagte, ihr seid zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt? No, Reinhard, he never said this. Nein, Reinhard, das sagt er doch gar nicht. He did. Doch. Do you know why he did this? Wisst ihr warum? For a very simple reason. Aus einem sehr einfachen Grund. Like so many other things. wie so viele andere Dinge. Baptism, a religious rite. Haben wir die Taufe zu einem religiösen Ritual gemacht. All we have made. Das ist alles, was wir daraus gemacht haben. And unfortunately, the evangelical church has just done the same thing as the Catholic. Und unglücklicherweise hat die evangelikalische Kirche genau das gleiche gemacht wie die katholische Kirche. The only thing is they put a little different color on it, a little bit different code, but it's the same thing. Der Unterschied ist nur, dass sie dem Ganzen ein bisschen andere Farbe gaben, einen etwas veränderten Code, aber ist das gleiche. Ich meine damit, dass das Alter geändert wurde. Instead of throwing water on the head, we throw the guy in the water. Statt etwas Wasser auf den Kopf zu schütten, wird der Mensch untergetaucht. Then we take a couple of Bible verses that we explain to them. Außerdem nehmen wir ein paar auserwählte Bibelstellen, die wir ihnen erklären. But it's, in reality, it's the same thing. Aber eigentlich ist es genau das Gleiche. Only the priest is allowed to do it in the church. Only the pastor is allowed to do it. Nur der Priester oder der Pastor darf das tun. So, what was baptism in the early church? Was also bedeutete Taufe in der frühen Kirchen? Sehr einfach. You see, Paul talks in Hebrews about the early, the initially foundational doctrine. Paulus spricht im Hebräer über die grundlegende Doktrine. And he talks about baptisms plural. Und spricht über die Taufen im Mehrzahl. In the culture that Peter was preaching into, in der Kultur, in der Petrus predigte, baptism was not simply another religious ritual. War die Taufe kein religiöses Ritual? It was a very, very powerful act. Sondern es war ein sehr, sehr kraftvolles Handeln. You always got baptized in the name of someone. Man wurde immer im Namen von jemandem getauft. Baptism of John. Die Taufe des Johannes. John baptized people. Johannes taufte Menschen. When John came up and prepared the way for Jesus and baptized people, that was nothing new to the culture. Als Johannes aufstand und den Weg für Jesus bereitete, taufte die Menschen. Das war in dieser Kultur nichts Neues. John did not invent baptism. Johannes hat die Taufe nicht erfunden. It was already part of their life, their culture. Sondern es war ein Teil des Lebens, der Kultur. You were always baptized into the name of the rabbi who was now your Lord. Man wurde immer getauft auf den Namen des Rabbis, den man ab dann als seinen Herrn betrachtete. So let's imagine I'm a very simple guy, I'm Reinhard. Also stellt euch vor, ich bin ein ganz einfacher Mensch, ich bin Reinhard. And this guy Daniel is an incredibly high-level Jewish rabbi. Und dieser Mann Daniel ist ein sehr hoher jüdischer Rabbi. I desire to be his disciple. Und ich wünsche mir, sein Jünger zu sein. So one day he comes to me and he gives me this incredibly good news. Eines Tages kommt zu mir und bietet mir diese unglaubliche Vorrecht an. Reinhard. I have chosen you to be my disciple. Ich habe dich erwählt, dass du mein Jünger bist. Wow. I am now the disciple of Daniel. Ich bin jetzt ein Jünger von Daniel. You see, I can't choose him. Ich kann nicht ihn erwählen. I can desire to be his disciple, but he has to choose me. Ich kann mir wünschen, sein Jünger zu sein, aber ich kann ihn nicht erwählen. That's why Jesus says, you have not chosen me, I have chosen you. Deshalb sagt Jesus, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. He never chose Jesus. Du hast Jesus nie erwählt. He chose you. Hat dich erwählt. You have the choice to respond or to reject. Du hast die Wahl, dich für ihn zu entscheiden oder ihn abzulehnen. You don't have the choice to choose. Aber du hast nicht die Wahl zu entscheiden. Master chooses his disciple. Der Lehrer erwählt seinen Jünger. And before the foundation of the world, God has chosen us in Christ Jesus. Vor Grundlegung der Welt hat Gott uns in Jesus Christus erwählt. So we have responded. Und wir haben darauf reagiert. But unfortunately, we've only responded to him as the Savior who will get us to heaven one day. Aber unglücklicherweise haben wir nur so darauf reagiert, dass wir Jesus als unseren Erlöser angenommen haben, um eines Tages in den Himmel zu kommen. Was würde geschehen? If you would understand, wenn wir begreifen würden, that the work that needs to be added to the faith is baptism in this sense. Dass das Handeln, das dem Glauben hinzugefügt werden müsste, Taufe in diesem Sinn ist. I am baptized in the name of Jesus. Ich bin getauft im Namen Jesus. This means the moment I go down into the water and come up, I've left the system that I lived in until now. Das bedeutet, dass ich ab dem Augenblick, wo ich im Wasser untergetaucht wurde und wieder herauskam, das System verlassen habe, in dem ich bis jetzt gelebt habe. That moment. Ab diesem Moment. I now no longer am part of this system because I've been put into a new system. Bin ich nicht mehr Teil dieses Systems. Ich wurde in ein neues System gesetzt. That's why it says in Romans 10, the Bible verse we always quote to get people saved. Deshalb sagt Römer 10, ein Bibelvers, den wir immer zitieren, um errettet zu werden. Who he confesses with his mouth and believes with his heart shall be saved. Wer mit seinem Munde bekennt und mit seinem Herzen glaubt, wird errettet werden. But Romans 10 doesn't say that. Aber Römer 10 sagt das gar nicht so. Romans 10 says, he who confesses with his mouth and believes in his heart that Jesus is the Lord. Römer 10 sagt, wer mit seinem Mund bekennt und in seinem Herzen glaubt, dass Jesus der Herr ist, wird errettet werden. Shall be saved. Set us off. Why? Wird errettet werden. Warum? Das griechische Wort lautet koleos. Now, suddenly, I left the system that has kept me bondage to sin and I entered a new system that has set me free to express the life of God. Ich habe jetzt plötzlich das System verlassen, das mich in der Knechtschaft der Sünde festhielt und ich bin eingetreten in das neue System, das mich freisetzt, das Leben Gottes auszudrücken. So instead of being so focused on confessing Jesus as the Savior. Deshalb, statt sich so darauf zu versteifen, dass Jesus als der Erlöser bekannt wird. You know, what we need to focus on is, if you remain Lord of your own life and add Jesus as your Savior, that doesn't cut it. Müssen wir etwas anderes betrachten. Wenn du der Herr deines Lebens bleibst und Jesus als deinen Erlöser hinzufügst. Wenn du Jesus als dein Erlöser bekennst, aber du bleibst der Herr in deines Lebens, you have just changed to religion. Bist du einfach in die Religion gerutscht. But you've never changed lordship. Aber du hast die Herrschaft nicht geändert. You need a Lord to save you. Du brauchst einen Herr, der dich rettet. So if the church would preach this and live this, wenn die Kirche das predigen und lehren würde, the church would be such a powerful force. Wäre die Kirche solch eine mächtige Kraft. It would be the most natural thing for us to live like the early church. Es wäre für uns das natürlichste der Welt zu leben wie die früheren Kirchen. Nobody ever would have to teach us to stop living so selfishly because the new system that we are part of has no selfishness in it. Niemand müsste uns je lehren, dass wir nicht so selbstsüchtig leben sollen, denn das neue System, dessen Teil wir sind, kennt keine Selbstsucht. Suddenly we would walk in this world and everybody who looks at us says, my God, they are so different. Plötzlich würden wir durch diese Welt gehen und jeder, der uns begegnet, würde sagen, mein Gott, sie sind so anders. They are so different. Sie sind so anders. They are not motivated by what motivates this system. Sie sind nicht motiviert durch das, was dieses System motiviert. They are not motivated by the same selfish, terrible motivation. Sie sind nicht mehr motiviert durch diese schrecklichen, selbstsüchtigen Beweggründe. Think. Denk. I don't know personally a Christian businessman. Ich persönlich kenne keinen christlichen Geschäftsmann, who always makes business decisions like this. Der Entscheidungen bezüglich seiner Firma so trifft. What does the Lord want me to do in this situation? Was möchte der Herr, dass ich in dieser Situation tue? Secondly. Zweitens. That's first. Secondly. Also das war erstens und zweitens. Why do I make this decision? Weshalb treffe ich diese Entscheidung? Do I make this decision to make the business grow and prosperous, or do I make this decision because this is how I serve God? Entscheide ich mich so, um mein Geschäft wachsen zu lassen, oder treffe ich diese Entscheidung, um Gott zu dienen? Thirdly. Drittens. Once I've figured out this is what God wants me to do, I don't need a worldly calculation anymore. Wenn ich herausgefunden habe, was Gott möchte, dass ich tue, brauche ich keine weltlichen Berechnungen mehr. You know, this is what the world calls stupid. Die Welt nennt das dumm. But the kingdom runs like this. Aber das Reich Gottes funktioniert so. Because in the kingdom of God, five bread and two fish feeds thousand. Denn im Reich Gottes sättigen fünf Brote und zwei Fische Tausende. But in the kingdom of this world, it never works. Das funktioniert im Reich dieser Welt nicht so. So once you understand, wenn du also begreifst, it's motivation, the driving force that changes in this different system. Dass Motivation die treibende Kraft ist, die sich im jeweiligen System verändert. Once you understand this, that I can never be motivated again by what motivates this world. Wenn du das verstehst, wirst du nie mehr angetrieben werden von dem, was die Welt antreibt. There is no way that your business can fail. Und dann wird dein Geschäft niemals scheitern. Weißt du warum? Because the kingdom that we are part of is like this. Weil das Reich, in das wir gehören, we have received the kingdom that cannot be shaken. Wir haben das Reich empfangen, das nicht erschüttert werden kann. Every business in this world can be shaken, but the kingdom cannot. Jede Firma in dieser Welt kann erschüttert werden, aber das Reich Gottes kann nicht erschüttert werden. Every money on your bank account can be shaken, but the kingdom cannot be shaken. Jedes Geld auf deinem Bankkonto kann erschüttert werden, aber das Reich Gottes kann nicht erschüttert werden. Everything that is part of this world can and will be shaken. Alles, was Teil dieser Welt ist, kann und wird erschüttert werden. But the world that we will live in is unshaken. Aber die Welt, in der wir leben, wird nicht erschüttert werden. So what does it mean? Was bedeutet das? My motive is never, never, never, never again to have success. Mein Motiv ist nie, nie, nie, nie mehr der Erfolg. Niemals. This is how this world is motivated. Denn so funktioniert diese Welt. My motive becomes this. Mein Beweggrund wird sein. Father, how do I please you today? Vater, wie kann ich dir heute gefallen? How do I please you? Wie kann ich dir heute gefallen? That's what motivates me. Das motiviert mich. How I handle money is motivated differently. Ich habe ein anderes Motiv dafür, wie ich mit Geld umgehe. How I make my day-to-day decision is motivated completely differently. Ich habe eine andere Motivation dafür, wie ich heute durch meinen Tag gehe. Everything that motivates me is motivated from a different system. Alles, was mich motiviert, was mich antreibt, ist durch ein anderes System bestimmt. It's the system where Jesus is Lord. Es ist das System, dessen Herr Jesus Christus ist. So at the end of the day. Deshalb am Ende des Tages. If I've made a million or if I've made nothing. Ob ich jetzt eine Million verdient habe oder gar nichts. Is never the question. Das ist nie die Frage. Question is this. Sondern die Frage ist folgende. This day. Heute. Did I surrender to the system that I'm not part of? Habe ich mich einem System hingegeben oder gedient, dem ich gar nicht mehr angehöre? To the system that I'm part of, which is the kingdom of God. Oder habe ich mich dem System hingegeben, dem System gedient, zu dem ich gehöre, dem Reich Gottes? Das ist die Frage. And so here's the, when I woke up this morning. Als ich heute früh aufwachte. First thing that was bubbling out of me was just gratitude and gratitude and gratitude for my Jesus. Was das erste, was aus mir heraussprudelte, diese Dankbarkeit, tiefe Dankbarkeit für meinen Jesus. Das war das erste. And after I was laying on my bed for quite a while, just exploding with gratitude to my God. Und als ich da auf meinem Bett lag und einfach fast vor Dankbarkeit zerplatzte für meinen Gott. Then I remained laying there. Und ich immer noch dort lag. Because Debbie's not here. Weil Debbie ist ja nicht da. Oh, I can hang out with Jesus on my bed. Und jetzt kann ich mit meiner Zeit auf Jesus, mit Jesus auf dem Bett bleiben. Es ist niemand, den ich störe. So I was just laying on my bed and the next thing that was just bubbling out of me. Und ich lag da auf dem Bett und das nächste, was da aus mir raussprudelte, was Lord. War dieses Wort Herr. Today all I want to do is just please you. Alles, was ich heute tun möchte, ist dir zu gefallen. I don't care if I don't please a single human being in the world. Es ist mir so egal, wenn ich niemandem gefallen auf dieser Welt. It doesn't matter if there's not a human being that applauds me. Es ist mir egal, wenn niemand mich applaudiert. It doesn't matter if at the end of the day I've made a decision that all people in the system of this world think they're stupid. Und es ist mir egal, wenn ich am Ende des Tages Entscheidungen getroffen habe, wo alle im System dieser Welt nicht weise finden. Lord, give me the grace that at the end of the day I can put my head on the pillow and say, I have pleased the Lord of whose kingdom I'm part of. Aber gib mir diese Gnade, dass ich am Ende des Tages meinen Kopf auf mein Kopfkissen legen kann und wissen, ich habe dem Herr vom Königreich des Himmels gefallen. So I have a busy day. Und so habe ich einen bewegten Tag. Wir müssen heute Morgen Dinge tun. Then I have a very dear friend and pastor come at noon. Und ich habe einen ganz lieben Freund und Pastor, der am Nachmittag vorbeikommt. I have a very important leadership meeting where we have to make important decisions with Europe. Und ich habe ein ganz wichtiges Treffen mit Leuten von Europa, wo wir die Entscheidungen treffen müssen. Ich habe einen ganz voller Tag. So how my day will be successful or not at the end of the day will not be motivated by anything that motivates this world because I'm not part of it. Also ob dieser Tag erfolgreich gewesen war oder nicht, wird mit nicht motiviert sein von Dingen, die diese Welt motiviert oder das System dieser Welt. So what's motivating me today? Also was motiviert mich heute? Love. Liebe. For the end of the day, I have not love, I've actually been motivated by the wrong kingdom. Wenn ich am Ende des Tages nicht geliebt habe, wurde ich vom falschen Reich motiviert. I would rather love and lose money than not love and make money. Ich würde lieber lieben und Geld verlieren als umgekehrt. Wusstest du das? Much rather. Ich meine das ernst. I told my general manager, I said, as long as you love, you will remain my general manager. In this area, you're not allowed to fail. Ich sagte zu meiner rechten Hand, solange du liebst, wirst du meine rechte Hand bleiben. Aber wenn du nicht liebst, hast du es versagt. So if you make decisions that cost me money and I lose money and make mistakes, all of these things will be forgiven and you will learn. Wenn du Entscheidungen triffst, die mich Geld kosten und ich verliere Geld, wenn du Fehler machst, all das wird dir vergeben und du wirst daraus lernen können. You know, I believe if we make bad business decisions because we have a sincere heart loving God, God is kind enough to teach us. Ich glaube, auch wenn wir schlechte Entscheidungen im Geschäftlichen treffen, aber wir haben ein aufrichtiges Herz, wird Gott gnädig genug sein, um uns daraus zu lernen. So learn. Also lernt. What's the problem for God to restore 100 million reais or euros? What's the problem? Was ist das Problem für Gott, 1 Million reais oder Euro zurückzuerstatten? All these things, God restores, God redeems, it's all no problem. Was ist das Problem? Gott gibt zurück, Gott befreit, das alles ist kein Problem. So understand that. How is your decision today motivated? Is it motivated by a system called this world, or is it motivated by the kingdom of God? Begreife, wie werden deine Entscheidungen heute motiviert? Werden sie durch ein System namens Welt motiviert oder durch das Reich Gottes? Ask this question throughout the day. Stell dir den ganzen Tag über diese Frage. Lord, why am I doing this? Warum mache ich das? Ask this question. Frage dich. Why am I doing it? Warum tue ich das? And then say, Holy Spirit, show me my heart. Und dann bete, Heiliger Geist, zeige mir mein Herz. Please show me my heart. Bitte zeig mir mein Herz. If every Christian in this world would begin to ask this question. Wenn jeder Christ auf dieser Welt so bitten würde. Lord, every time I make a decision that is motivated by the system called world, will you please reveal it to me? Herr, immer wenn ich eine Entscheidung treffe, die durch das System namens Welt motiviert ist, bitte offenbare es mir. I send a message this morning to a dear, dear, dear friend of mine. I've only known for a very short time. Heute früh habe ich eine Nachricht an einen lieben Freund gesandt, den ich noch nicht lange kenne. Er heißt Nick Billman. He's the founder and director of a beautiful social work in the Northeast. Er ist der Gründer und Direktor einer wunderbaren sozialen Arbeit im Nordosten. And he said to me, Reinhard, he said, it was so wonderful to have Debbie and the team here. Er schrieb, Reinhard, es war so schön, Debbie und das Team hier zu haben. We'll do everything that we can to help Brazilian Kids Care. Wir werden alles tun, was wir können, um Brazilian Kids Care zu helfen. And then he said some other nice things. Und dann schrieb er noch ein paar nette Dinge. I said, do you know there are 2 Bible verses that lead me every single day. Ich schrieb zurück, Nick, es gibt 2 Bibelverse, die mich täglich leiten. 2 Bible verses. 2 Bibelverse. Philippians 1:21 and 2 Corinthians 5, verse 15. Philipper 1:21 und 2. Korinther 5, Vers 15. For me, to live is Christ and to die is gain. Für mich ist das Leben Christus und Sterben Gewinn. That shows that I'm out of his system, put into a different system. Das zeigt, dass ich außerhalb dieses Systems und in einem anderen System lebe. If Christ is my life, that means I'm motivated by the things that motivate him. Wenn Christus mein Leben ist, bedeutet das, dass ich von dem angetrieben werde, was ihn motiviert. Der 2. Bibelvers ist folgendes. 2 Corinthians 5:15. 2. Korinther 5:15. We judge therefore that if one died for all, all live not for themselves anymore, but for him who died for them. Wir stellen fest, dass einer für alle gestorben ist, damit alle, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist. And this is why Peter said you have to be baptized. Deshalb sagte Petrus, dass sie getauft werden sollen. Because the moment they heard to be baptized, they understood this. Denn in dem Augenblick, wo sie hörten, dass sie getauft werden müssen, haben sie Folgendes verstanden. I'm now a disciple of a guy called Jesus Christ. Eu sou agora. Ich bin jetzt ein Jünger des Mannes, der Jesus Christus genannt wird. He doesn't only forgive my sin. Well, actually, he doesn't forgive the sin. The Father doesn't only forgive my sin through his sacrifice. Der Vater vergibt nicht nur meine Sünden durch das Opfer des Sohnes. And has given me everything for free through his work. Er gibt mir alles kostenlos durch dieses Werk. That's not the only thing. Aber es geht hier nicht nur darum. But right now. Sondern. He has chosen me to be his disciple. Er hat mich erwählt als sein Jünger. So I'm leaving my system. Deshalb verlasse ich mein bisheriges System. Entering into a new system. Und trete ein in ein neues Leben. And from now on, That's the one who I follow. Und von jetzt an folge ich nur noch ihm. He's my model for life. Er ist das Vorbild für mein Leben. He motivates me. Er motiviert mich. Whatever he is teaching me, I will gladly follow and obey. Und was auch immer er mich lehrt, dem folge ich dankbar. 2 Corinthians 5 verse 15. Und das ist 2. Korinther 5 Vers 15. I'm going to finish with this thought. Ich werde mit diesem Gedanken schließen. Maybe next week we answer questions. Vielleicht beantworten wir nächste Woche eure Fragen. I'm going to finish with this thought. Wir werden mit diesem Gedanken schließen. The Greek word for church. Das griechische Wort für Kirche. Has zero attachment to buildings. Hat keine Verbindung mit Gebäuden. Has zero attachment to hierarchy, that means pastor, leaders, disciples. Hat null Verbindung mit Hierarchie, was bedeutet Pastor, Leiter, Lehrer. Vinicius, you're supposed to be on the airplane. Hey Vinicius, du sollst am Flughafen sein. What the heck are you doing in my life? Was machst du in meinem Life? Fly to the south of POE and take good care of my lady. Du musst in den Süden von POE fliegen und auf meine Dame aufpassen. Debbie is sending you hi, baby. Debbie ist da. Hallo, Liebling. Look, man, they are in the airport flying to the south of POE. In Stone. Schau, sie ist am Flughafen, um in den Süden von POE zu fliegen und sind dann live. Thank you, Vinicius, for doing this. Danke, Vinicius. And Debbie and Dalini. Dass du das machst. Danke, Debbie und Dalini. You three are my hero. Ihr seid meine Helden. Keep going, let's save all the kids in this nation. Macht weiter, lass uns alle Kinder in dieser Nation erretten. Tell Debbie I'm very proud of her. Sag Debbie, dass ich sehr stolz auf sie bin. So look. Also schaut. Here is the incredible thing. Hier ist das Unglaubliche. The very word church is not attached to buildings and not attached to hierarchy, neither is it attached to liturgy. Das ursprüngliche Wort Kirche hängt weder mit Gebäuden zusammen, noch mit Hierarchie, noch mit einer Liturgie. It's not attached to any of this. Es hat keine Verbindung damit. Do you know what the word means? Wisst ihr, was das Wort bedeutet? The called out ones. Die Herausgerufenen. That's the root word. Das ist die Grundbedeutung. So when we talk about church today, we think about going to a place, we think about giving money, we think about somebody preaching to me, somebody telling me what to do. Wenn wir heute über Kirche reden, denken wir an einen Ort, wohin wir gehen, wir denken an das Geldopfer, an jemanden, der etwas predigt, an jemanden, der mir sagt, was ich tun soll. But the early church didn't live like this because the word did not even mean that. Aber die frühe Kirche lebte nicht so, denn das Wort bedeutet das alles gar nicht. These things that are attached to church today, they only came 300 years. The apostles were long gone. Everybody was gone and dead and Jesus. Diese Eigenschaften, die wir mit Kirche verbinden, kamen erst 300 Jahre später dazu. Die Apostel waren längst gestorben. Sie waren weg und bei Jesus. So when the apostle says you are part of the church, who was that? When the apostle said you are part of this church. Also, als die Apostel sagten, du bist Teil dieser Kirche. When they wrote a letter and said to the church in Corinth, in Colossae, and whatever. Oder wenn sie einen Brief schrieben an die Kirche in Korinth, in Kolossea. They didn't actually write it in that sense. Dann schrieben sie das nicht in diesem Sinne, wie wir das verstehen. Here is what they wrote. Sie schrieben, to the ones who have been called out from this system and who are saved. An diejenigen, die herausgerufen wurden aus dem System dieser Welt und die heilig sind. What does the word saints mean? Wisst ihr, was Heilige bedeutet? The word saints means separated for a special purpose. Das Wort heilig bedeutet ausgesondert für einen speziellen Zweck. This cup is holy. Dieses Glas ist heilig. Do you know what? Versteht ihr das? In the sense of the New Testament, this cup is holy. Im Sinne des Neuen Testaments ist dieses Glas heilig. What does holy mean? Was bedeutet heilig? Holy means taken out of something and separated for a specific purpose. Heilig bedeutet herausgenommen und ausgesondert für einen bestimmten Zweck. Cool. If you use this cup and make pee-pee in it, you're going to be in big, big trouble. Wenn du dieses Glas nimmst und Pipi da reinmachst, wirst du großen Ärger bekommen. Weißt du warum? Because I have separated this cup to drink every morning. Weil ich dieses Glas ausgewählt habe, um jeden Morgen daraus zu trinken. Literally, this is the meaning of saint or holy. Das ist wortwörtlich die Bedeutung von heilig. So what's the meaning of church? Was ist also die Bedeutung von Kirche? Called out? Herausgerufen aus diesem System. Called out of the system. Herausgerufen aus diesem System. And separated into a different system for a different purpose. Und herausgesondert für ein anderes System mit einem anderen Zweck. Let's imagine the church rises up and realizes this is how I need to live. Stellt euch vor, die Kirche steht auf, um so zu leben. Sinners would love that kind of a life. Sünder würden diese Form von Leben lieben. They would. Sicher würden sie das. Most of the people who get saved today are unfortunately people who are in mess, in a trouble, and they need Jesus as a last hope because their life is in such a mess. Die meisten Menschen, die heutzutage errettet werden, befinden sich unglücklicherweise in einem Chaos und Schwierigkeiten und sie brauchen Jesus als ihre letzte Hoffnung, weil ihr Leben so chaotisch ist. Think about it. Denkt darüber nach. Most people are in some kind of a crisis that add Jesus who now fixes their life. Die meisten Leute befinden sich in einer Krise und sie brauchen nur Jesus hinzufügen und er wird alles in Ordnung bringen. I dream. Ich träume davon. That the true gospel will be preached. Dass die wahre Botschaft verkündet wird. In words. In Worten. Signs, wonders and miracles. In Zeichen und Wundern. And especially through the life that we live. Und ganz besonders durch das Leben, das wir leben. Because it's an incredibly attractive life. Denn das ist ein so unglaubliches, attraktives Leben. To live in this world, but not to live in this world, but not off this world is one of the most satisfying things that I've ever done. In dieser Welt zu leben, aber nicht von dieser Welt zu sein, ist äußerst zufriedenstellend. It's so satisfying. Es ist so zufriedenstellend. Yesterday I stood in the kitchen. Gestern stand ich in der Küche. I was standing around with some people who live in my house. Und ein paar Leute, die gerade in meinem Haus mitleben, standen bei mir. And the question was, Reinhard, do you miss Debbie? Und die Frage war, Reinhard, vermisst du Debbie? And I said, I don't. Und ich antwortete, nein. You should have seen. Und das hättet ihr sehen müssen. Well, it looks like you have such a beautiful marriage and now she's gone for 8 days and you don't miss her. Er scheint so eine gute Ehe zu führen und jetzt ist sie 8 Tage weg und du vermisst sie nicht. You know why I don't miss her? Ihr wisst nicht, warum sie nicht vermisse. Because in the system of this world, I would miss her a lot. Im System dieser Welt würde ich sie sehr vermissen. Oh, my beautiful girl, she doesn't give me what I need. A little cuddle, a little hug, a little kissing. Oh, mein wunderschönes Mädchen, sie kann mir nicht geben, was ich möchte. Eine kleine Umarmung, ein bisschen Küsse. But since I'm not part of the system. Aber weil ich kein Teil des Systems bin. But part of a completely different system. Weil ich ein Teil eines völlig anderen Systems bin. This new system called the Kingdom of God has called or has demanded my wife for 8 days. Und dieses neue System, das Reich Gottes genannt wird, meine Frau für 8 Tage gerufen und berufen hat. And I find it such an honor that I don't have to hold on to her, but I can allow her to live in this incredible system called Kingdom of God. Und ich empfinde das eine solche Ehre, dass ich sie loslasse und ihr erlauben darf, diesem unglaublichen System, das Reich Gottes heißt, zu dienen. I feel honored that I am allowed to just let her be wherever for 8 days and live in this system called Kingdom of God. Ich fühle mich so geehrt, dass ich sie für 8 Tage dort sein lassen darf, wo das System des Reichs Gottes sie haben möchte. I love her, I like her. Und ich liebe sie und ich mag sie. But the system that I am part of doesn't work the same way that the system of this world. Aber das System, dem ich angehöre, funktioniert nicht wie das System dieser Welt. It's a very different system. Es ist ein ganz unterschiedliches System. Guys, no questions, no answers, sorry. Leute, heute wieder keine Frage, keine Antworten, Zeit mehr. But I poured out my heart. Aber ich habe mein Herz ausgeschüttet. So, and I'm going to keep doing that. Und das werde ich auch weiterhin tun. I'll see you guys.